Domian. Das 1Live-Talkradio. 0800 5678 111. Im WDR-Fernsehen und bei 1Live. 0800 5678 111. Ihr Lieben, ich grüße euch herzlich. Jetzt haben wir eine kleine Panne. Ihr seht, ich bin noch gar nicht bereit für die Sendung. Der Vorspann ist gar nicht gekommen heute. Egal. Ich grüße euch ganz herzlich. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1Live-Talkradio. Unser Thema heute Nacht heißt Durchgeknallte Alte. Und damit meine ich nicht ausschließlich Frauen, sondern ich meine damit ältere Leute, wann immer auch alt anfangen mag. Das ist völlig egal. Also ich möchte heute Nacht gerne mit Leuten reden, mit älteren Leuten, mit alten Leuten, vielleicht sogar mit sehr alten Leuten, die verrückt sind, die ein bisschen mehr Schugge sind, die ganz unkonventionell leben, die von sich aus auch sagen, na, ich bin eben nicht normal. Ich bin mit meinen 70, 80, 90 Jahren irgendwie nicht so, wie man sich ältere Leute vorstellt. Durchgeknallte Alte, das ist unser Thema heute Nacht. Wenn ihr mit mir reden wollt, Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Der erste Alte, mit dem ich jetzt rede, ist Günther. Ich sag mal so ganz respektlos Alter, damit meine ich natürlich, das meine ich nicht böse, 80 Jahre alt. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Günther. Ja, guten Abend, gute Nacht, mit Rosen bedacht. Ja. Rosen sind für deine Sendung. Das ist sehr lieb von dir, vielen Dank. Jetzt hast du dich bei dem Thema gemeldet, durchgeknallte Alte. Nicht 80, sondern 78. Ich werde nächstes Jahr 80. Ich bitte um Entschuldigung. Durchgeknallte Alte, was ist denn an dir durchgeknallt? Also ich zähle mich nicht zu den Durchgeknallten, sondern Aha. Ich meine, dass ich ganz normal bin und auch meine Frau. Ja. Aber wir haben ein Hobby, das in unserem Alter vielleicht nicht mehr ganz so verbreitet ist, wie unter jungen Leuten. Wir piercen und wir rasieren. Ja, ihr pierst euch und ihr rasiert euch. So ist es. Wo rasiert ihr euch? Naja, da wo es noch zu was zu rasieren gibt bei mir. Also wir reden jetzt über die Intimrasur, ne? So ist es. Genau. Und ja. Ihr pierst euch. Wie alt ist deine Frau denn? Meine Frau ist ein Jahr jünger als ich. Also die ist 77. So ist es. Wie seid ihr denn auf das Piercen gekommen? Wir haben ein amerikanisches Video gesehen vor Jahren. Ja. Und da wurde gepierst. Das war das erste Mal, dass wir überhaupt mit diesen Dingen in Berührung gekommen sind. Wie alt wart ihr da? Wie alt warst du da? Oh, das ist natürlich schwer zu sagen. Ich schätze, dass das so etwa 15, 18 Jahre her ist. Mhm. Also auch schon gut über 60, ne? Also über 60 kann man sagen. Ja, ja. Zu der gleichen Zeit oder etwas später lief auch eine Sendung von der Erika Berger. Ja. Da wurde das auch erwähnt. Ah ja. Mhm. Und ich meine, dass Biolek auch mal sowas gemacht hätte. Also ob er es gemacht hat, weiß ich nicht, aber es kann sein, dass er darüber gesprochen hat. Ich meine mich zu erinnern, dass er mal kann sein, hatte, ja. Die auch drüber sprach. Das kann durchaus sein, ja. So, und dann habt ihr das gesehen, du hast das gesehen und ihr habt gesagt, das ist eine tolle Sache, machen wir auch, oder wie? Ja. Aha. Wie seid ihr denn weiter vorgegangen? Ja, ganz einfach. Wir haben es mal probiert, Aha. Wie das so geht. Erst haben wir mit einer Nadel versucht und es war nicht so sehr erfreulich. Aha. Also ihr habt es selbst versucht erstmal. Ja, wir machen es grundsätzlich. Achso, ihr geht gar nicht in so ein Piercing-Studio, das dachte ich jetzt. Nein, nein, wir haben kein Studio. Mhm. Wir machen es unter uns, ja. Ganz privat. Jetzt darf ich natürlich auch fragen, oder muss ich auch fragen, wo ihr überall gepierst seid. Ja, ich habe 19 Ringe. 19 Ringe? Zwei in beiden Brustwarzen, ja. Die einen senkrecht und einen waagerecht. Aha. Und im Bauchnabel 4. Mhm. Ja, und der Rest ist unten. Der Rest ist unten? Ja. Der hängt an, also am Hodensack? Ja. Und am Penis, an der Vorhaut, ja. Irgendwie so kenne ich das aus Fotos. Ja, einer ist im Bändchen. In dem Bändchen, genau. Mhm. Und einer ist da, wo bei der Frau, also, wo er den G-Punkt berührt. Ja. Also in der Vorhaut. Ja. Ja, und der Rest ist am Schaft. Der Rest ist am Schaft. Das hast du jetzt mit gut 60 Jahren angefangen zu machen. Du ja. Und deine Frau hat das angefangen zu machen. Habt ihr denn jetzt dadurch vielleicht eine neue Lust so an der körperlichen Liebe erfahren durch diese Geschichte? Ja, die Sache mit der körperlichen Liebe ist natürlich in unserem Alter nicht mehr ganz so einfach, wie das mal war. Mhm. Aber es ist ein Anreiz, ein erotisches Gefühl. Mhm. Mhm. Und gerade in den Brustwarzen. Und noch dazu, wenn man da irgendwelche kleinen Anhänger dran hat, mhm, dann ist das durchaus erotisch reizend. Mhm. Also es hat ganz klar eine erotische Komponente, diese Geschichte. Es ist nicht nur für die Optik da. Nein, durchaus nicht. Ja. Und es kommt auch dazu, dass man eben zusammen ein kleines Geheimnis hat, von dem die anderen nichts wissen und auch nicht unbedingt was wissen müssen. Aber dann könnt ihr ja so im Sommer Freibad und so, ist nicht, ne? Wir sind FKKler. Ihr seid FKKler? Ja, dann wissen das doch alle möglichen Leute. Die sehen das ja. Das ist richtig. Das schon. Die Zeit ja, aber wenn wir so unterwegs sind und unsere Bekannten hier, dann... Ist klar, da zieht man nicht immer die Hose runter und zeigt, wie viele Ringe man hat. Ne? Sag mal, Günther, wenn ihr... So durchgeknallt sind wir hier. Wenn ihr FKKler seid, könnte ich mir schon vorstellen, dass so manch einer am Strand oder wo immer ihr euch auch aufhaltet, dann Stielaugen bekommt, wenn der Dichter so sieht, wie du aussiehst. Ne? Ja, Stielaugen ist richtig. Ja. Wie und wo ist deine Frau gepierst? In den Schamlippen, in der Kitzler Vorhaut und in den Brustwarzen. In den Brustwarzen. Also insgesamt 9. Mhm. Seid ihr denn jetzt schon am Ziel eurer Piercing-Vorstellungen angelangt, oder? Bei weitem nicht. Bei weitem nicht. Was steht denn noch an? Das weiß ich noch nicht. Das nächste, was ich machen werde, ist wahrscheinlich ein Amperlang. Was ist das? Das ist eine... Ja, wie soll man jetzt da, also ein Stift quer durch die Eichel. Oh, und das machst du dir selbst? Ohne Betäubung. Ohne Betäubung? Ja. Bekommt ihr beide irgendwie aus medizinischen Berufen, dass ihr das könnt? Nein. Nein. Nein, ich mache etwas ganz anderes. Ich habe etwas ganz anderes gemacht, jetzt bin ich ja Rentner. Ja, was hast du früher gemacht beruflich? Früher habe ich mal, Radios repariert. Ach so, also im technischen Bereich schon... Tätig. Ja, das ist richtig. Ja. Und das Piercegerät habe ich mir auch selber gemacht. Das arbeitet mit Federkraft. Also das geht so schnell, dass der Nerv das noch gar nicht mitgekriegt hat. Ach, das Gerät hast du... Das ist ja schon erledigt. Das Gerät hast du selbst hergestellt, mit das dem ich du selbst gemacht, dann diese Löcher schießt, ne? So kann man sagen. Ja, also das wird geschossen, so wie es auch im Ohr gemacht wird. Meine Ohrringe tragen ja viele Leute und daher wissen die meisten, vor allen Dingen Frauen, dass das eigentlich... ziemlich schmerzlos ist. Und die Sache. Es ist bisher alles gut gegangen, keine Entzündungen, gar nichts. Wir haben noch keine Schwierigkeiten gehabt, außer einem Ring, der mal rausgewachsen ist. Aber das merkt man gar nicht. Plötzlich macht es Klingeling und dann liegt er auf der Erde. Aber wenn du dir jetzt da so ein Ding durch die Eichel durchschießen willst, da hätte ich aber schon Sorgen, dass da irgendwas schief gehen. Was soll da schief gehen? Weiß ich, dass irgendwelche Blutungen entstehen, die man nicht stillen kann. Ich weiß es nicht, ich will dir keine Angst machen, aber vielleicht sollte man das doch zusammen mit einem Arzt machen. Nein, also das werde ich auf gar keinen Fall tun. Denn was ich so gehört habe von jüngeren Leuten, da ist bei den Ärzten so allerlei passiert. Ach so, das ist gar nicht die sicherste Adresse, meinst du? Nein, da bin ich ziemlich sicher. Die können zwar gut Spritzen machen, aber ich weiß nicht, ob die mit dem Piercing so erfahren sind. Kann natürlich sein, das kannst du recht haben. Darf ich dich noch was fragen? Ja, bitte. Du hast gerade gesagt, so von wegen mit der Sexualität und so, ist nicht mehr so wie früher. Schläfst du denn noch mit deiner Frau? Schlaft ihr noch miteinander? Also wenn du fragst, miteinander schlafen, das tun wir jede Nacht. Ja, aber du weißt, wie ich es meine. Ich weiß, was du meinst, aber da ist nur noch wenig. Das wenig. Ja, ist klar, das ist im Alter nach. Mhm. Aber dennoch habt ihr schon für euch noch eine Form der Erotik und Sexualität gefunden, die ihr praktiziert. Ja, es ist das ganze Leben besteht aus Sehen und Zeigen und Sehen. Mhm. Und wir haben uns was zu zeigen. Mhm. Und wir können uns auch gegenseitig noch eine ganze Menge bieten. Ja. Und das hebt natürlich auch das Gemeingefühl, das Zusammengehörigkeitsgefühl ganz erheblich. Das glaube ich schon. Habt ihr Kinder? Oh ja. Die wissen auch nichts von eurer Vorliebe? Weiß ich nicht, aber wir haben die auch schon auf dem FKK-Platz besucht. Also ja, dann wissen Sie es ja schon. Müssten Sie eigentlich was wissen. Das aber man spricht so beim Kaffee nachmittags und beim Kuchen spricht man da nicht so drüber. Warum sollte man? Ja, stimmt natürlich auch, ja. Aber ihr habt ja gar keinen Anlass dazu. Nee, ihr habt aber auf jeden Fall da was gefunden, was euch beiden so richtig Spaß macht. Ja. Und wo man immer wieder was Neues auch ausprobieren kann. Ja. Mhm. Und außerdem rasieren wir ja. Ja. Damit man das besser sieht. Ja. Und da waren ja neulich schon, ich kann mich erinnern, vor einem halben Jahr oder so, da war ja mal das Rasieren dein Thema. Mhm. Und wir machen das mit dieser Dreierklinge. Mit der Dreierklinge? Ja. Und geht auch immer gut? Das geht einwandfrei, ja. Ohne jede Schwierigkeit. Wenn man da Rasierapparate nimmt, dann gibt es meistens halt Schürfungen ja. Und also durchblutende Stellen. Ja. Und das ist alles nicht so sehr schön. Und mit Seife, das haben wir auch probiert, aber dann sieht man nicht richtig was. Mhm. Das Beste ist für uns diese Dreierrasierklinge. Die Dreierrasierklinge. Ich habe noch eine Frage an dich. Wenn denkst du schon mal so darüber nach? Es könnte ja sein, gut, das kann in jedem Alter passieren, aber in deinem Alter nun vielleicht noch eher, dass man mal ins Krankenhaus muss. Wäre dir das peinlich, das alles dann zu zeigen? Da fragst du was. Ich habe vor einem Jahr eine Prostata-Operation gehabt. Und dann habe ich den Arzt gefragt, soll ich die Ringe rausnehmen? Hat er gesagt, lassen Sie doch sitzen, die sehen schön aus. Haben die auch nicht alle Tage auf dem OP-Tisch wahrscheinlich, ne? Nein, ja. Und meine Frau wird ständig gefragt von Helferinnen, wenn ein EKG gemacht wird. Das sieht aber gut aus und das gefällt mir. Aber alle haben sie Angst, das selber zu machen, weil sie meinen, das täte weh. Ja, Günther, das war sehr nett, mit dir gesprochen zu haben. Du grüßt mir ganz herzlich deine Frau. Darf ich noch etwas sagen? Ja, bitte. Ich würde mich freuen, wenn irgendjemand mit uns Kontakt aufnehmen möchte, weil er sich dafür auch interessiert. Ja. Und wir sind da zu jeder Auskunft und zu jeder Hilfe bereit, weil wir das für eine sehr nette Sache halten, die eigentlich etwas verbreiteter sein dürfte. Wenn also jemand sich bei euch erkundigt, dann wäre ich dankbar, wenn ihr die Adresse weitergeben würdet. Machen wir gerne, die Telefonnummer. Es steckt dahinter das Angebot, dass man vielleicht auch gemeinsam so eine Piercing-Session vielleicht mal macht. Ja, also ich bin auch durchaus bereit, wir haben eine eigene Sauna im Keller, ich bin durchaus bereit, da Leute zu empfangen, die sich auch für diese Dinge interessieren und mit denen mal Erfahrungen auszutauschen und man sieht ja auch ganz gerne mal, was andere machen. Ja. Man zeigt ja auch ganz gerne, was man selber hat. Ne? Gut, also wenn irgendwelche Leute interessiert dran sind, knüpfen wir euch gerne zusammen. Ja. Ich wünsche alles Gute. Und viel Spaß weiter beim Durchschießen der Piercing-Geschichte. Dann darf ich vielleicht zum Abschluss noch eben sagen, also ich höre ständig deine Sendung, das heißt nicht um diese Zeit, sondern ich nehme sie auf und höre sie mir dann mittags an. Und ich muss dir sagen, mit vielen von deinen Ratschlägen und mit vielen von deinen Empfehlungen bin ich einverstanden, aber einige Male gehe ich auch absolut andere Wege. Muss ja auch so sein. Man kann ja nicht immer einer machen. Ich glaube, das ist jetzt kein Thema. Genau. Ich wollte es dir nur mal sagen. Danke für deinen Anruf. Ich danke für dein Zuhören. Tschüss, Günther. Tschüss, Jürgen. Also, das Thema heißt heute Nacht durchgeknallte Alte. Ich möchte mit älteren Leuten reden, vielleicht schon erheblich älteren Leuten, die ganz anders drauf sind als die meisten älteren Leute. Und die von sich aus auch sagen, ja, ich bin ein bisschen verrückt, ich bin ein bisschen schrill. Ich bin gerne ein bisschen unnormal, aber mir macht's Spaß, ich fühle mich wohl. Und warum soll man sich so verhalten wie alle anderen und warum soll man sich immer so verhalten, wie die anderen das von einem erwarten? Durchgeknallte Alte 0800 5678 111. Jetzt bin ich wirklich super gespannt. Das ist jetzt wieder ein Rekord. Wisst ihr, wer jetzt am Telefon ist? Das könnt ihr natürlich nicht wissen. Ihr wisst auch nicht, wie alt die Dame ist. Die Dame ist 93 Jahre alt und sie heißt Charlotte. Charlotte, ja. Schönen guten Morgen. Schönen guten Morgen. Das freut mich sehr, dass du angerufen hast, ja, dass du durchkommst. Ich freue mich auch, dass ich durchgekommen bin. 93 Jahre, ja, da werde ich ja vor Ehrfurcht klein mit Hut. Ja. So ein großes Leben, langes Leben hast du schon hinter dir. Ja, das kann man wohl laut sagen. Wie geht's dir denn? Auch gut. Dir geht's gut? Ja. Ja. sehr gut verpflegt. Ja, wo wohnst du? Lebst du noch zu Hause oder wohnst du in einem Altenheim? Ich habe eine Wohnung. Du hast eine eigene Wohnung? Ich habe mir sogar noch Schlafzimmer alles neu gekauft, französisches Bett. Alles neu. Bist du denn so fit? Kannst du noch alleine rausgehen und einkaufen oder sowas? Rausgehen weniger. Ich habe krieg Massagen und ja, so. Ja. Also mit dem Rausgehen ist nicht so? Nicht mehr so, aber in der Wohnung und ich habe so einen Stuhl da zum Laufen. Ne? Ja. Wie ist es so mit Kochen? Kochst du dir oder wirst du versorgt? Mein Sohn macht, du versorgst mich. Aber der wohnt nicht bei dir, ne? Nee, nebenan. Also ja. Die Wohnung, auch eine Wohnung. Die Wohnung ist für dich ganz alleine. Bitte? Die Wohnung, in der lebst du ganz alleine. Ja, ne? Ja. Wie groß ist die Wohnung? 68 Quadratmeter. Also ist doch wunderbar. Ja, Balkon, alles voller Blumen. Ja. Wo manche auch kein Interesse mehr dran haben, manche haben ja nicht Interesse mehr, ne? Sag mir mal, wann hast du dieses neue Schlafzimmer gekauft? Wie lange ist das her? Zu Weihnachten. Dieses Jahr zu Weihnachten? Ja. Also im Alter von auch noch 92 Jahren? Ja, ja. Da sollten sich manche junge Leute ein Beispiel ja. nehmen. Eine Bettumrandung neu. Ja. Ja, man muss immer in der Gegenwart leben, ne? Ja, man darf nicht denken, das lohnt sich gar nicht mehr. Ja. Als Quatsch. Jetzt hast du dich an Kosmetik und so leiste ich mir auch alles, wo eben andere sagen, ach, brauche ich nicht mehr. Ja. Haare färben und so weiter. Bist du denn so gesundheitlich, abgesehen von dem Problem mit dem Gehen? Einigermaßen? Ich bin immer gefallen. Mhm. Bin oft gefallen. Mhm. Und dadurch, sonst bin ich vom Arzt untersucht worden jetzt, also... Ja, was sagt noch, die ärgert euch noch lange. Die Charlotte ist fit wie ein Turnschuh. Ja, ja. Jetzt hast du dich gemeldet bei mir zum Thema durchgeknallte Alte. Ja. Machst du denn irgendwas Ungewöhnliches noch? Wrestling gucken wir jeden Abend. Was guckt ihr? Wrestling. Ach, das ist dieser Schaukampf im Fernsehen, ja. Wo die Männer miteinander so richtig ringen. Unsere Kinder sagen, die anderen, die sagen dann, wie du sowas gucken kannst. Die gucken dann Fußball und mein Sohn und ich, wir gucken... Ihr guckt Wrestling dann? Kennen die Namen alle, Sting und so weiter, ne? Die Namen kenne ich gar nicht mal. Ja, ne? Kommt das denn und jeden der Tag? Der eine, der macht doch so tolle Filme, Hogan, so ein ganz alter, aha. So Abenteuerfilme. Jetzt sag mir mal bitte, was du so gut daran findest, diesen Männern zuzugucken. Ja, überhaupt, dieses Kämpfen und was gefällt dir denn so gut daran, an dem Kämpfen? Ja, wie die sich abstrampeln. Ja. Und es heißt ja immer, das wäre eine Schau, das ist keine Schau. Nee, das ist so halb Schau und halb Ernst. Ne? Ja, die müssen aber ganz schön, die sind ja manchmal sehr verletzt, ne? Also da könnte ich mir vorstellen, regt sich das denn nicht zu sehr auf? Nö. Du gehst ja ganz cool ran. Ich guck auch abends hier Filme, was so Ernstliches ist, das regt mich auch nicht auf. Sag mal, oder hängt da vielleicht so ein bisschen Interesse auch dahinter, so diese starken, kräftigen Männer zu sehen? Ja. Ich hatte mal eine alte Dame hier am Telefon, die erzählte mir, dass sie immer so gerne Fußball guckt. Aber es ging... Fußball, ja, das sind meine Kinder wieder, die anderen, die gucken Fußball. Aber da hat die mir hinterher gestanden, dass es ihr gar nicht so sehr um den Fußball ging, sondern um die Beine, darum, um die Beine nicht. Der Fußballspieler. Nee, also das nicht. Das nicht? Nee. Ja. Das Kräftemessen so. Das was ist es. Die sich denn alles aus, ist ja manchmal toll, ist das. Ja. Ist das so, dass du dich da richtig drauf freust, oft wenn das im Fernsehen kommt? Ja. Und zusammen mit dem Sohn? Mit meinem Sohn, ja. Bist du durch den Sohn auch darauf gekommen? Ja. Mhm. Mhm. Mensch, Leute, ich krieg's da gar nicht gebacken. 93 Jahre alt. Ja. Und du guckst auch öfters unsere Sendung. Jeden Abend. Da bist du vielleicht die älteste Zuschauerin. Ich weiß es nicht, aber... Das könnte sein. Das könnte wirklich sein. Ja. Mann. Was machst du denn so den Tag über? Wie vertreibst du deine Zeit? Lesen. Mhm. Ja, und... So, Fernsehen gucken. Fernsehen gucken, ja. Was soll man weitermachen? Essen kocht mein Sohn. Aber der Sohn muss doch auch schon ganz schön betagt sein. Ja, der ist auch Ende 60. Ich dachte jetzt, er war so ein junger Spund, aber ist er ja auch nicht. Nee, ich habe auch... 63 ist es. 63, ja. Hast du denn eine große Familie um dich herum? Auch Enkelkinder? Eine ist schon gestorben. Mhm. Und 4 Kinder. Mhm. 11 Enkelkinder. 11 Enkelkinder? Ja. Kommen die dich denn oft besuchen? Ja. Ja. Urenkel. Auch schon. Ja. Also es ist ja ein riesen Clan um dich herum. Ja, ne? Ja, ja. Aber auf einmal können die ja alle gar nicht kommen. Nee, ist klar. Dann habe ich außerdem Silvestergeburtstag. Aha. Das ist sowieso so ein Scherzartikel, ne? Ja. Nee, ich fühle mich so ganz wohl. Charlotte. Ja. Wenn du diese Sendung öfter guckst, ne, oder ja, und auch zuhörst, dann weißt du ja, dass wir hier auch oft recht derbe auch über so Sex-Themen sprechen. Stört dich gar nicht. Trotzdem, wir nur für mein Alter, also ich meine, dass früher nicht so gebracht worden ist, aber das höre ich mir alles mit an und man kann ja da viel mitlernen. Ne? Ja, allerdings. Noch, dass man Ratschläge geben kann. Was hältst du denn von Günther, der gerade vor dir dran war? Ja, da bin ich nun nicht so. Da bist du nicht so für. Das ist nicht mein Ding. Also nee, Pearson würdest du dich nicht mehr lassen? Nee, auch nee. Das nicht. Muss mit 93 nicht mehr sein. Ach, nee. Ach, ich finde dich blöd. Charlotte. Das ist aber ganz, ganz toll, dass du mich angerufen hast. Ja, ne? Ich bin ganz stolz. Ich freue mich auch, dass ich durchgekommen bin. Und mein Sohn sagt, du kannst dich doch mal mit melden damit. Mhm. Ja, das passt ja nun voll in unser Thema rein. Ne? Ja, das, ne? Also ich glaube... Weil die Kinder sagen schon, sowas zu gucken, ne? Dann haben sie genau. Mir ja schon... Jetzt machen die das ja auch in Deutschland, ne? Die machen das in Deutschland auch, ja, ich weiß, ja. Und in Amerika ist es hier ganz sehr enorm, die Beteiligung da, ne? Also, ich wünsche mir, dass du uns noch viele Jahre treu bleibst, ne? Ja. Und ich wünsche dir viel Spaß beim Gucken dieser Schauringkämpfe. Ja, danke. Ne, das macht ja dann einen großen Spaß für dich. Ja. Auch ich gucke auch alles andere, ja, ne? Musiksendungen, ja, und so weiter, nicht bloß sowas. Ja. Filme und ich interessiere mich noch für alles. Also du stehst mit deinen 93 Jahren, ja, das höre ich schon, voll. Mitten ja, im Leben. Ja. Voll im Leben. Und ja, so muss das auch sein. Auch so nervlich noch. Alles im grünen Bereich. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Ja. Liebe Charlotte, bleib wie du bist. Ja. Und bleib noch lange so wie du bist. Das möchte ich auch. Alles Liebe und alles Gute danke von uns allen hier. Und ich wünsche dir auch alles viel, noch weiterhin viel Erfolg. Danke. Und auch dein Team. Ne? Ja, das sind auch einmalig. Ich richte es Ihnen aus. Vielen Dank, Charlotte. Auf Wiederhören. Tschüss. Nacht, ne? Ja, tschüss. Schlaf gut. Ja, du auch nachher. Tschüss. Tschüss. Mensch, 93 Jahre. 93 Jahre. Wer weiß, wie wir dann drauf sind, wenn wir 93 sind, sofern wir überhaupt zu alt werden. Mensch, was habe ich da Respekt vor? Arne! 60 Jahre alt. Hi, Domian. Hallo, Arne. Wenn ich das höre, 93, ich mit meinen, ja, 60, 61 werde ich dieses Jahr, am 9.9.39 geboren, dann habe ich ja noch 33 lustige Jährchen vor mir. Allerdings, ja. Ich finde das heiß, also deine Sendung ist toll. Und Arne, jetzt habe ich hier auf meinem Bildschirm habe ich ja immer nur Namen und Alter meiner Gäste stehen. Bei dir steht aber in Klammern noch etwas dahinter, nämlich N. LaRouche. Ja. N. LaRouche, was ist das? Ja, also ich Anne LaRouche. Anne LaRouche. Eigentlich habe ich vor 5, 6 Jahren mit Travestie angefangen wieder. Ja. Nachdem ich es ganz früher mal gemacht hatte, so mit 16 bis 20, 21, nun habe ich aufgehört, Beruf und weiß alles ernsthaft, Geld verdienen, Kohle schaufeln und so. Ja. Und dann habe ich halt vor ein paar Jährchen nach Scheidungen und solchen Dingen, habe ich halt wieder angefangen und muss sagen, ich mache Travestie-Wettbewerbe, habe neulich Bronze in einem sehr guten deutschen Travestie-Schuppen gekriegt und ja. Also das ist der Künstlername, Anne LaRouche. Ja, das ist der Künstlername. Weil normalerweise heiße ich Arne. Ja, ne? Ja, ja, ich kommt verstehe schon. Adolf, und Anne ist eben Anne LaRouche, einfach das R gegen N ausgetauscht. Was sind denn deine Spezialitäten? Als wer trittst du gerne und toll und gut auf? Ach, du, ich mache also alles Mögliche. Am liebsten Zara, aber nicht als Zara, sondern neu, modern. Weißt, also in Remakes und so. Weil die Texte sind sowas von schön, nur die passen in die heutige Zeit genauso rein wie Heine vor 150 Jahren. Aber wirklich, so. Ja. Es ist irre. Es wird einfach nicht alt, die Sachen. Dann ja, ein bisschen Marlene, ein paar durchgeknallte Sachen von ihr, dann Dunja Reiter und Iron Sheer und... Singst du denn selbst oder bewegst du den Mund? Ich mache Remake und zum Teil live. Und zum Teil auch live. Das ist ja nur wirklich eine... Komische Sachen wie Novak lässt mich nicht verkommen und so mache ich live. Kommt immer darauf an, wie Stimmung ist, wie viel Publikum und so. Du bist ja nur wirklich nicht mehr der Jüngste für sowas. Wie reagiert das Publikum denn auf dich? Das ist schon irre, du. scheinbar, ich höre es von so vielen Leuten, alle sagen zu mir irgendwie, du schaust aus wie die Frau Doktor oder die Gräfin. Ich schicke dir mal ein Bild von mir. Gerne, ja, mach das, ja. Ich bin, ich werde geschätzt zwischen 38 und 45 Jahre. Aha. Es ist irre, wenn ich so zurechtgemacht bin. Ich tanze hier in Rock'n'Roll und tanze ganze Nacht Techno durch oder aha, alles. Also ich muss dir ein Kompliment machen, die Stimme, was heißt Kompliment, aber eine Feststellung machen, die Stimme klingt auch sehr jung noch. Ja, also ja, du, hör mal, ich fühle mich irgendwo wirklich nicht in der Größenordnung an die 50. Wobei ich, nicht immer glauben. Wobei ich es auch nicht schlimm fände, wenn die Stimme wie 60 klingt. Das ist ja auch in Ordnung. Nee, das ist ja egal. Mhm. Ich finde nur, gerade wenn du solche verrückten Sachen machst, Mensch, das ist das Leben. Ich sag, Leute, mach das. Arne, bist du denn schon Rentner? Nee, du, ich mach das drauf. Ich mach halt so nach wie vor am Computer so Leiterplatten-Layout. Ja. So ein bisschen, ja, ein bisschen muss man ja auch sein Geld verdienen. Natürlich. Und wie oft trittst du auf? Ach, das ist fluxessive. Also jetzt in dieser Zeit natürlich, zwischen November und jetzt gerade die Karnevalszeitung, ist natürlich sehr viel los, gell? Mhm. Im Sommer, also jedes Wochenende sowieso. Im Sommer geht weniger und dann geht es halt eigentlich wieder im November los. Leben kannst du davon nicht. Das ist das ist ein Hobby, ne? Das ist ein Spaß. Das ist Hobby. Nur, Hobby, was ich selber trägt, in meine Fummel und alles, Kosmetik und so brauchst du ja doch, ist ja logisch. Gell? Bist du verheiratet? Nicht mehr. Nicht mehr. Seit einem Jahr geschieden, nach 17-jähriger Ehe. Aber das hat nichts mit deiner Travestie-Affinität zu tun, nein. Wir haben uns gut verstanden und meine Ex hat das gewusst. Das hat die Frau noch mitbekommen, dass du das machst. Ja, aber selbstverständlich. Das ist kein Thema, da habe ich nie Probleme mit gehabt. Aber überhaupt so, es gibt ja Verwandtschaft, es gibt alteingesessene Bekanntschaften. Wie finden die das denn, dass du jetzt da mit Fummel rumrennst und den Marlene Dietrich nachmachst? Ich muss dir sagen, ich habe ein eigenes Haus, also so eine alte Hütte mir umgebaut, weil so eine, ich sage immer Burg dazu. Und die Nachbarschaft, die Bekanntschaft, ich habe gute Bekannte und alles. Ist, nebenan ist ein Lokal, da bin ich auch oft gesehen. Und naja, die einen begrüßen mich halt, hallo Spitzenjunge, wenn ich im Normal komme. Ich gehe aber auch, wenn ich mal einen Typ habe oder so, gehe ich da auch im Fummel hin. Keine Probleme, wirklich nicht. Keine, null. Wenn ich mal einen Typ habe, bist du bisexuell? Ja, aber selbstverständlich. Aber selbstverständlich, was reden die jetzt so an? Hast du dieses denn auch erst jetzt so für dich entdeckt vor ein paar Jahren oder hast du es immer gelebt? Nee. Das war schon von Kind an. Mal also mit Männlein, Weiblein, alles durcheinander. Mein Gott, die übliche Kindheit, halt. Und es macht doch Spaß. Es gibt so schöne zärtliche und auch wilde Männer, genauso wie Frauen. Ja, natürlich. Es macht einfach Spaß. Während deiner 17-jährigen Ehe hast du da diesen homoerotischen Teil auch ausgelebt in dir? Jein, du, also sagen wir mal so, was Partnerschaft während der Ehe war ich treu. Also da bist du mit dem Partner wirklich fest zusammen, Familie, Kinder und alles. Nee, da hat es bei mir wirklich nichts gegeben. Aber danach, also das heißt, wie die Ehe auseinanderging, das hat sich ja schon Jahre vorher angekündigt, klar, mal der eine Teil, mal der andere Teil, halt so ein Aufschaukeln, kennst du es ja. Und dann gab es irgendwo die Konsequenz vor 5-6 Jahren Schluss aus. Und ich meine, ich habe meine damalige Frau auch mit ihren Freundinnen zusammen Fasching und so zurecht gemacht. Aber ich meine, wir haben nach wie vor ein gutes Verhältnis zu Kindern etc. Aber da fing es dann erst an wieder. Ja. Hast du denn jetzt noch, was diese Travestie, ich nenne das mal auch diesen künstlerischen Bereich anbelangt, kann man ja so sehen bei dir. Ja. Ne? Hast du da noch besondere Pläne jetzt, was du machen möchtest? Ich möchte schon schauen, dass ich weiterkomme. Ich war auch mal bei Hans Meiser, hatte ich einen Live-Auftritt gehabt. Ich möchte schon, das ist eine Sache, die unheimlich Spaß macht. Ja. Und es gibt so tolle Sachen. Ich kenne Leute auch aus Köln, Düsseldorf und so weiter. Die sind gut über die 80 und die machen das immer noch. Machen nach wie vor noch ganz tolle Sachen. Also Arne, ich bitte dich, wenn du hier im Kölner Raum mal auftrittst, in einem Lokal, wenn du eine Show hast, bitte informier uns doch mal. Ich würde mir das sehr gerne mal anschauen. Ach, Jürgen, du, da habe ich eine ganz andere Bitte an dich. Mensch, in Köln gibt es doch einen ganz tollen Travestie-Schuppen. Gibt es, ja. Ja, Mensch, kannst du da nicht mal eine Connection für mich machen? Du meinst das Hotel Timp, oder was? Ja, genau. Ja. Ich habe da keine Kontakte hin. Ich finde es großartig, das Hotel Timp. War früher öfters da zu Gast, aber ich kann dir da leider keinen Kontakt machen. Okay, dann mache ich mal einen Drive und wenn ich da bin, rufe ich dich an. So, machen wir's. Ich wünsche dir alles Gute. Schön, dass du angerufen hast. Und Bild kriegst du. Und ansonsten kann ich nur sagen, Leute, macht solche Sachen. Das ist der Jungbrunnen. Ihr bleibt jung, was weiß ich. Das glaube ich. Du hast also noch mindestens 33 Jahre vor dir. Ja, mindestens. Über der Charlotte. Ich wollte eben nur sagen, zum Günther noch mit seinen 78 Piercen und so weiter. Ja. ist eigentlich kein Thema, habe ich mir auch an Ohren selber gemacht, das merkst du überhaupt nicht. Ja. Ansonsten kein Härchen am Körper, ich bitte dich, das ist normal. Das schön. Mit wem so, danke für den Anruf, alles Gute. Ja, tschüss. 1.33 Uhr und 43 Sekunden. Jetzt müssen wir eine kleine Pause machen und dann geht's weiter. Uhr 34 und 44 Sekunden. Hier ist Radio 1 live und das WDR Fernsehen mit der WDR Telefon-Talkshow Domian. Und heute Nacht heißt unser Thema durchgeknallte Alte. Ich möchte ausschließlich, und das habe ich gerade ja auch schon mit Leuten reden, die ein bisschen älter sind oder schon erheblich alt, die aber ganz unnormal leben, die ganz schrill sind, die schräg sind, die ein bisschen flippig sind, die einfach ein bisschen verrückt sind und sagen, ich mag das gerne so, ich fühle mich wohl. Und für mich ist das, wie wir es gerade auch gehört haben, ein Jungbrunnen. Verrückte Alte, 0800 567 8111. An dieser Stelle schon mal der Hinweis, dass wir morgen nicht im Fernsehen sind. Diese Sendung findet morgen nur ausschließlich im Radio bei 1 live statt und Rosenmontag findet sie gar nicht statt, weil wir ja nur auch mal ein bisschen Karneval feiern müssen hier. Siglinde, 63 Jahre alt. Auch genau. eine durchgeknallte Alte. Ja, inwiefern? Alte. Nee, Alte ist natürlich jetzt nicht böse gemeint. Ne? Ich bin gut erhalten. Davon bin ich 100% ja. überzeugt. Was machst du denn so? Ich mache Jodeln, singen, Show und Bauchtanz. Jodeln? Ja. Juhu, Pussi. Die erste... Hallo, hier ist die Hulda aus Fulda. Ich bin rund, na und. Hauptsache gesund. Viele Lieder. Ich habe zwei rechte Hände. Ja. Entwerfe ich nicht. Texte. Hör mal, Sieglinde, wenn du so drauf bist, müsstest du doch eigentlich heute Nacht, heute ist Weiberfastnacht, irgendwo unterwegs sein, oder? Nein, weil ich morgen einen Auftritt habe. Ach so. Mache das als Hobby jetzt nebenbei. Ich war früher Nachtschwester. Ja. Ich habe schwere Schicksalsschläge hinter mir. Ja. Das Leben hat mich so geformt. Und nenne es Schicksal oder Gottes Fügung. Ich verdiene jetzt im Alter noch mein Geld dabei und habe unheimlich viel Spaß. In welchem Alter hast du denn angefangen, dich so künstlerisch zu betätigen? Vor 13, 14 Jahren. Also mit 50? Früher schon. Früher schon, ja. Und ich habe meine Kreuzfahrt gemacht, Spanien, Westafrika. Und da bin ich vorgesprungen, da wurde ich in Miss Grutia auf dem Kreuzschiff. Und dann bin ich überall hingesprungen, Schützenfest, war ich Miss 2, 3. Und da habe ich gemerkt, singen konnte ich immer schon gut. Ich habe eine poetische Ader. Ich mache meine ganzen Lieder selber. Ich habe jetzt einen Fanclub aus Hamm-Münden. Ich bin, die Leute rufen mich an, Auftritte und das und das und das. Also, und wenn du auftrittst, wie kann ich mir das vorstellen? Ist das so ein ganz... Ich habe eine gelbe Hose an. Die hat nicht jeder mit roten Maschen dran. Frau Meier hat gelbe Unterhosen an. Das ist mein Markenzeichen. Das ist dein Markenzeichen. Genau. Ist das dann so ein 10-Minuten-Auftritt oder hast du so einen ganzen Abend? Lieber Gott, ich fange an mit Jodeln, mit Singen, ja. meine Lieder und ein Lied habe ich schon aufgenommen. Irgendwann will ich eine CD noch machen ja. mit eigenen Songs. Das heißt, du textest die selbst und du textest die und du komponierst die selbst auch. Und nähe und entwerfe und bastle und mache Yoga und mache Bauchtanz und Schwimmen und Fahrradfahren. Also Siglinde, wie kriegst du das alles unter einen Hut? Ja. Das ist Begabung, Schicksal. Ich bin eine Rubensfigur. Ein Dickenliedchen habe ich auch. Weißt du was, wenn du mich sehen willst, ich schicke dir eine Visitenkarte. Ja, bitte schickt mir mal alle eure Fotos, damit ich das auch... Ich bin ein Naturtalent. Also, so, jetzt habe ich schon jetzt bremsen wir mal ein bisschen ab. Jetzt habe ich gemerkt, dass du wirklich eine Powerfrau bist. Eine Powerfrau mit 63 Jahren. Immer so. Wie sieht denn das so aus? Wie lebst du denn privat? Bist du verheiratet? Hast du einen Mann? Nein, nicht mehr. Ich bin fröhlicher Single. Ja. Manchmal auch nicht. Ich habe sehr viele Schicksalsschläge in mir. Mhm. Mich haben die Männer belogen, betrogen, körperlich und seelisch, finanziell ausgenutzt und geschlagen. Und ich war alleinerziehende, zwei Kinder. Ich hatte ein schweres Leben. Ist das jetzt so eine Gegenreaktion? Ist das jetzt, wie du jetzt lebst, auch so eine Reaktion? Ja. Auf eher leidvollere bevor Zeiten? Bevor ich in die Glatzmühle gehe, habe ich lieber sowas gemacht. Ja, ich sag schon Schicksal oder Gottes Fügung. Mhm. Dann habe ich gebetet, lieber Gott, helf mir. Mhm. Und dann kam das. Mhm. Sigrine, wie sieht denn das so aus? Hast du noch hast du so viel privaten Kontakt zu Freunden, Freundinnen, Verwandtschaft? Ja, viele Freunde. Ich bin zwar allein, aber nicht einsam. Ja. Ich lebe allein, ich bin fröhlicher Single, sagte ich schon. Ne? Ich sehe noch jünger aus. Ich habe eine tolle Haut. Und du hast Kinder? Ja, zwei erwachsene Kinder. Wie alt sind die? Meine Tochter ist 31, mein Sohn 34. Was halten die denn von dir? Ja, am Anfang haben sie gemeckert. Ja. Aber jetzt merken sie, ich habe viel Erfolg. Ich war schon 11-mal im Fernsehen. Übrigens komme ich bald wieder im Fernsehen, da kannst du mich bekicken. Na wo denn? In welchem Fernsehen? Moment. Am 16.3. an einem Donnerstag. Ja. Bei Sabrina. Bei Sabrina. RTL. Sag bloß. Das Thema heißt, wie siehst du denn aus? Habe ich die kleine Hose an und da fläss ich los. Keiner weiß, Kostüm habe ich mal. Ich nehme am 16.3. Um wie viel Uhr ist Sabrina? 10:30 Uhr morgens. Ach, da schlafe ich ja noch. Ja. 10:30 Uhr. Der muss doch mal weg. Nee, da muss ich das vielleicht aufzeichnen. Ne? So ja, das mach mal. Ich habe mir das aufgeschrieben. 16.3. Ich bin Stefan Raab, weißt du das? Bitte? Ich bin so Stefan Raab. Möchtest du gerne? Ja. Ja, das ist doch vielleicht gar nicht so schwer. Naja, abwarten. Ja, du, also die beobachten ja immer die Fernsehprogramme. Die haben dich jetzt vielleicht hier bei mir gehört, die Kollegen von Stefan Raab, sehen dich vielleicht bei Sabrina. Morgen, es läuft was. Weißt du was, ich bin im Hessischen Rundfunk in XXL-Sendung, eine Jugendsendung. Mhm. Und da mache ich Lebensweisheiten, Beratung für die Jugend und Singen. Mhm. Und mit denen stehe ich in Verbindung. Das ist wunderbar. Die möchten mich auch fördern. Also, ich bin sicher, dass wir dich ganz oft im Fernsehen noch sehen werden, Sieglinde. Jetzt hätte ich gerne von dir zum Schluss noch eine Lebensweisheit für uns jungen Leute. Nicht aufgeben. Nicht aufgeben. Mhm. Und vor allen Dingen helfen und den Menschen Gutes tun in dieser Zeit, heute von Elend und Krieg und Elend und Not. Das ist ein guter Satz. Ist doch Lachen und Singen die beste Medizin. Und nicht aufgeben. Habe ich für jeden. Nicht aufgeben und auch helfen. Ja, niemals. Wunderbar. Niemals. Ich danke dir herzlich. Und wir sind ganz gespannt auf deine Fernsehauftritte, Sieglinde. Ja. Alles Gute. Ja, ich habe da noch ein Lied, aber ich kann ja nicht so viel machen. Nicht so viel alles. Nee. Tschüss. Hallo, Pussy. Tschüss. Jetzt haben wir Katrin und Katrin ist 70 Jahre alt. Ja, Krankenschwester. Krankenschwester. Gewesen. Außer Diensten. Ruhestand. Ja. Aber eine bekloppte Alte. Eine bekloppte Alte. Jawohl. Das habe ich mich gar nicht getraut zu sagen, bekloppt. Aber so kann man es ja auch sagen. Das kannst du sagen. Inwiefern? So, ich habe seit 15 Jahren eine Zugehfrau, weil ich jetzt sehr kränkle im Moment, ich erblinde, aber da mit dem Schicksal muss ich fertig werden. Ich habe einen Hirntumor, dadurch erblinde ich, aber deshalb lasse ich mich in meiner Ausarbeitung nicht stören. Was ist denn jetzt so durchgeknallt? Also so durchgeknallt ist, seit 15 Jahren habe ich eine Zugehfrau, bin aber die Geliebte von ihrem Mann schon seit 2 Jahren. Aha. Ja. Weiß sie das, die Zugehfrau? Eine Haushälterin? Wahrscheinlich, sie ist es selber schuld. So. Weil durch meine Krankheit brauchte ich immer mal jemanden, der mich auch mal badet und so. Mhm. Und dann sagt sie, schicke mein Männlein rum. Mhm. Ja, und dann kam Männlein, hat er mich gebadet. Und da ist dann noch mehr draus geworden und aus dem Baden? Da ist noch mehr. Wir haben, jawohl, er ist noch Fernfahrer vom Beruf. Wie alt ist denn der? 65. Es geht jetzt in Rente Ende dieses Jahres. Also ist aus dem heißen Bad dann eine heiße Nummer geworden. Eine heiße Liebe noch geworden, ja. Wir genießen wirklich unsere Liebe. Also Zugehfrau, ich muss das mal erklären, das ist so ein bisschen vielleicht eine Haushälterin, genau. Ja, das ist nicht mehr so üblich. Ich konnte mir das früher leisten, ja. Genau. Ich habe zwei sehr gute Ehen gehabt, leider beide Männer sehr elendig verstorben, habe auch beide totgepflegt, kann man sagen. Ne? Sag mal, Katrin, jetzt hast du den Geliebten, das ist der Mann von deiner Haushälterin. Ja. Die Haushälterin ahnt das irgendwie. Ich bin mit ihr befreundet, wir sind hier zusammen, Aber er sagt ja dann auch, hör zu, ich fahre heute Nacht nach Katrin, ja, und ich bleib da. Ach so, das ist ihr egal. Das ist ihr egal. Mhm. Habt ihr richtigen Sex miteinander noch? Ja. Habt ihr? Mhm. Ja. Und geht gut die Post noch ab? Das ist wunderbar, das ist die Post geht ab. Er ruft dann vorher an, ne? Ja. Denn er ist ja noch Fernfahrer. Ja. Dann ruft er mal aus Cholin an oder aus Südfrankreich oder aus Paris oder in dieser Ecke bewegt er sich. Hast du denn ein schlechtes Gewissen, dass du dich da in eine Beziehung hinein... Nein, ich habe kein schlechtes Gewissen. Ich habe im Leben, ich bin mit 18 Jahren von zu Hause abgehauen, habe mein Leben selbst in die Hand genommen, hatte Schneiderin gelernt, weil meine Eltern es nicht duldeten, dass ich Krankenschwester wurde, habe in meiner ersten Ehe noch umgeschult, bin noch Krankenschwester geworden. Habe ich war blind, den habe ich noch gepflegt bis zuletzt. Mein erster Mann ist leider mit 45 Jahren schon verstorben. Also du hast dein Ding immer richtig durchgezogen, höre ich daraus. Ja, ne? Auch eine kraftvolle Frau. Ich habe zwei erwachsene Kinder. Ja. Stichwort Kinder. Wissen die von diesem Verhältnis? Meine Tochter ist Edelnutte. Aha. Ja. Macht dir das was aus oder ist es dir egal? Das ist ihr egal. Nee, dir, ist das dir egal? Nein, das ist mir egal. Das ist dir egal. Das ist ihr Verdienst, das muss sie wissen. Ja. Ja. Das heißt, und mein Sohn ist leider schon mit 37 Jahren Rentner. Er hat Prostatakrebs, aber wir bekommen das so in den Griff. Er hat es schon 10 Jahre. Er ist schon Rentner, aber er macht noch auf 610 Bahn. 610 Mark, weiß ich, ne? Noch so ein bisschen, er beschäftigt sich noch. Das heißt, deinen Kindern ist das auch wurscht, wie du lebst. Denen ist wurscht. Die sagen, du hast für uns immer gesorgt, du hast für deine beiden Männer gesorgt und das ist jetzt, genieß dein Leben. Genieße dein Leben ständig. Und du bist länger tot als lebendig. Das ist dein Lebensmotto, ja, ne? Ja. Und vor allen Dingen, der Mann, das ist die Frau, die er hat. Ich weiß nicht, warum er sowas getan hat. Als Fernfahrer ist er immer so, am Sonntag ist nach Hause gekommen. Dann hat es wahrscheinlich zur Sache gegangen. Jetzt geht es nicht mehr zur Sache. Sie hat nur noch putze. Wenn er nach Hause kommt, hat sie ein langes Gesicht und da sagt er, weißt du, Frau, ich gehe mal wieder nach Erika. Ja, da geht's. Ja, dann geht's zu Katrin oder geht's dann zur Sache? Ja, oder nach Erika, ja. Ach, es gibt da noch eine. Nein, ich heiße Katrin. Ach so. Ach so. Und er sagt Erika. Ach, ich verstehe. Wahrscheinlich über die Geliebte, ja, wie es aussieht wie ich. Sag mal, Katrin, du hast gerade eine Andeutung gemacht, dass es dir gesundheitlich nicht so ganz gut geht. Ich war schon 20 Jahre, dass ich erblinde. Und das kommt jetzt zum Ausdruck. Kannst du mich denn noch sehen oder geht das nicht mehr? Die Streifenhörnchen siehst du aus. Ja. Aber jetzt habe ich auch noch die Metastasen. Sind gewandert, jetzt habe ich einen Gehirntumor. Da kann man nichts machen? Nein, kann man nichts mehr machen. Also ist dein Standpunkt, ich lebe so lange es geht und da lebe ich richtig dann auch, ne? Ja, und vor allen Dingen, ich habe sehr große Unterstützung durch meinen Geliebten da. Er nimmt mich auch mal mit. Also ihr macht immer noch was draus? Ja, wir waren auch jetzt in Urlaub, 8 Tage. Wo wart ihr? War super, im Harz. Im Harz, sehr schön. War super. Katja, ich wünsche dir noch viele schöne Wochen, Monate, Jahre. Alles Vor allen Gute. Dingen, ich möchte dir sagen, mach weiter so. Ja. Und grüße auch bitte dein Team. Das mache ich ganz sicher. Und ganz bleib sicher. Gesund. Wir bemühen uns. Ja. Katrin, alles Gute dir auch. Tschüss. Danke. Tschüss, Domian. Tschüss. Durchgeknallte Alte, das ist mein Thema heute Nacht. Und ich rede ausschließlich mit Leuten, die älter sind, ein bisschen älter sind oder sehr alt sind. Gerade war Charlotte 93 Jahre alt. Das war das Highlight bisher. Noch älter haben wir es bisher nicht geschafft hier. Also ältere Leute, die sagen, ich bin ein bisschen verrückt, ich bin ein bisschen bekloppt. Aber was soll's, mir gefällt's und ich lebe gut damit. Und nur darauf kommt es an. Und ich glaube, Marlies ist auch so jemand. Marlies ist 67 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo, guten Abend, guten Morgen. Marlies. Ja. Ja, also ich wäre ja nie auf die Idee gekommen, dass ich eine durchgeknallte Alte bin. Ist ja heute Abend mal so klar geworden hier beim Fernsehen. Ja, genau. Genau. Warum meinst du denn, dass du eine durchgeknallte Alte bist? Nein, ich bin eben keine durchgeknallte. Aber du hast dich dennoch bei mir gemeldet. Ja, sicher. Warum? Also, mein Leben unterscheidet sich von den anderen Durchschnittlichen, dass ich keine Wohnung habe, sondern im Wohnwagen lebe und damit auch rumziehe. Das heißt, ich habe zwei Wohnwagen, einen etwas größeren und einen klitzekleinen. Und ein Auto wahrscheinlich. Und ein Auto. Und ein Auto. Richtig. Und es gibt also Sommerlager, Winterlager und es gibt große Reisen. Ja, jetzt muss ich erstmal von vorne anfangen zu fragen. Warum hast du keine Wohnung? Das war damals ein ziemlicher Schicksalsschlag, dass wir alles verloren haben durch einen Konkurs. Die Schwiegereltern, mein Mann und ich. Und dann mussten wir also unsere Häuser verkaufen und die Firma und alles wurde verkauft. Und dann habe ich noch ein paar Jahre berufsmäßig gearbeitet, bis die Jüngste durch Studium durch war. Und dann hatte ich von allem so genug, dass ich mir einen Wohnwagen gekauft habe. Warst du da in einer Partnerschaft zu der Zeit noch? Nein. Also dein Mann, mit dem Mann warst du nicht mehr zusammen mit deinem Mann? Nein. Hast du den Wohnwagen gekauft? Ja. Da war noch ein bisschen Kohle da für einen Wohnwagen? Nein, da musste ich also, zuerst mal habe ich mir für den Sommer über einen Kiosk gemietet, damit ich den Winter dann frei hatte. Danach habe ich auch mal auf einem Campingplatz gearbeitet. Also du hast dir das richtig erarbeitet, dieses Gerät. Und wenn ich gar nichts mehr hatte, dann bin ich mit meiner Panflöte auf die Straße gegangen. Hab mich an eine Ecke gesetzt. Ja, man lacht jetzt, aber wahrscheinlich war das auch sehr hart, ne? Ja, das war aber ein gutes Training. Glaube ich. Jetzt hast du zwei Wohnungen. Wo bist du im Moment? Wo ist dein Standplatz? Ich bin in der Nähe von Heidelberg. In der Nähe von Heidelberg. In Schriesheim. Hast du aber in deinem Wohnwagen einen kleinen Fernseher mit Satellitenempfang? Ich habe einen schönen mittleren Fernseher. Ja. Ich habe ein Telefon. Ein Telefon und ein Fernseher mit Satellitenanlage. Richtig. Das ist ja dann auch wichtig, sonst könntest du uns ja gar nicht sehen. Und das hat auch der kleine Wohnwagen, sodass ich, wenn ich mit einem Generator losfahre, durchaus am Abend, nachdem ich immer alleine bin, freue ich mich, wenn ich am Abend Fernsehen kann. Fährst du denn viel durch ganz Deutschland? Meistens gehe ich, also letztes Jahr war ich den halben Sommer in der Toskana. Das Jahr oder zwei Jahre zuvor war ich in Frankreich. Also du bist dann immer gut unterwegs und siehst auch was von der Welt. Bist du immer alleine unterwegs? Ja. Wie viele Jahre geht das jetzt schon so? 16. 16 Jahre? Ja. 16 Jahre fahrendes Volk, ne, bist du? Ja, aber wobei die ersten Jahre natürlich noch vom Geldverdienen immer geprägt waren. Und seit ich 60 bin, habe ich eine kleine Rente. Und mit der kannst du das finanzieren alles? Und das gucke ich einfach. Und wenn es ganz arg brennt, in Deutschland mache ich das nicht so gern, aber im Ausland spiele ich dann meine Panflöte. Deine Panflöte. Ja. Warum hat man denn nicht dann doch mal irgendwann so eine Sehnsucht so nach festen vier Wänden, nach einer schönen warmen Wohnung? Ah, also warm ist es hier. Ja, warm ist es auch, glaube ich auch. Naja, aber trotzdem, und was was fest. Der Wohnwagen ist 9,60 Meter. Das ist groß. Der große. Das ist groß, ja. Ja. Ich habe verschiedene Hobbys. Ich habe eine sehr schöne Ausstellung mit Bildern. Aber wenn du so viel unterwegs bist, dann hat man doch eigentlich gar keine festen so sozialen Kontakte. Ja. Eigentlich musst du doch ziemlich viel oder viel alleine sein und einsam sein. Ja. Nein, nicht einsam. Nicht einsam. Viel alleine. Ja. Am Anfang war das sehr schwierig nach der Scheidung und nach den großen Veränderungen. Und jetzt ist es so, dass ich mich schon fast ein bisschen hart tue mit anderen Menschen. Ach so, also du hast dich richtig arrangiert in diesem Leben. Ne? Ja. Gibt es denn nicht manchmal Situationen, wo man als 67-jährige Frau vielleicht doch ein bisschen überfordert ist, wenn mit dem Auto was nicht stimmt oder wenn die Achse gebrochen ist oder weiß der Teufel, was alles so passieren kann? Nee, ist noch gar nichts passiert. Gar nichts passiert. Noch gar nichts passiert, außer auf einer Fahrt, und das ist bisher völlig unerklärlich, dass in einer Sekunde alle vier Reifen geplatzt sind. Gibt's sowas? Ja. Das ist ja also das ist bisher völlig unerklärlich auf der Autobahn. Was passiert einem da als Autofahrer, wenn plötzlich alle vier Reifen platzen? Was macht man da? Das Auto, da war der Wohnwagen nicht hinten dran. Nein. Gott sei Dank. Vielleicht hätte es sogar stabilisiert. Vielleicht, ja. Ich bin ganz schön, ich bin eigentlich eine gute Fahrerin und reg mich auch nicht sehr schnell auf. Ich habe es auffangen können und bin auf der Seite auf dem Streifen stehen geblieben. Gott, was für ein Schock, ne? Man ich habe immer Angst davor, wenn ich Autobahn fahre, dass mir mal ein Reifen platzt und wenn dann gleich vier platzen. Alle vier muss ja auch einen riesen Knall gegeben haben, ne? Das habe ich da nicht gehört. Ja. Nein, das habe ich nicht gehört. Marlies, 67 Jahre alt. Wie soll das weitergehen? Soll das jetzt noch lange so weitergehen? Ja, das soll so lange so weitergehen, bis ich nicht mehr kann. Bis du nicht mehr kannst. Würde ich eigentlich... Meine Eltern waren in einem Altenheim sehr glücklich und zufrieden untergebracht. Also das kannst du dir für dich durchaus vorstellen, vielleicht, so sagen wir mal, in 30 Jahren auch in ein Altenheim zu gehen. Nein, so alt möchte ich gar nicht werden. Da aber bin ich viel zu neugierig, wie es weitergeht. Ja. Hast du denn jetzt auch durch dieses Vagabundenleben, sage ich mal so, auch den Kontakt zur ganzen Familie verloren? Also jetzt bin ich im Winterlager in der Nähe von Heidelberg, also in Schriesheim, und meine Tochter wohnt in Mannheim, die Älteste. Das ist ja nicht so weit voneinander entfernt. Da habe ich guten Kontakt, während der Sohn am Bodensee und die jüngste Tochter in Tübingen, die habe ich mehr schon losgelassen, einfach auch wegen der dazwischenliegenden Kilometer. Also ich finde das interessant, jetzt auch wieder mit dir wiederum gesprochen zu haben, weil es mir wieder ein Beispiel dafür ist, oder für viele von uns wahrscheinlich, wie unterschiedlich man sein Leben leben kann, ne, und gestalten kann. Ja. Und jeder auf seine, auf glückliche Art und Weise. Ne? Also ich finde es einfach ganz wichtig, dass man auch innerlich bereit ist, immer noch ein bisschen zu lernen. Mhm. Wenn ich also in den verschiedenen Ländern bin, ich kann so viel Englisch, Spanisch, weißt du, ich muss mir unterbrechen, das ist ein ganz wichtiger Satz, den du gerade gesagt hast, dass man bereit ist, immer wieder ein bisschen zu lernen, egal wie alt man ist. Richtig. Ne? Das muss man mit 15 und man muss es mit 75 auch noch. Ne? Ja. Ja. Das macht einfach, wie soll ich denn sagen, es hält geistig beweglich, denn ich habe da auch schon so Einbrüche gehabt, dass ich gedacht habe, also mit Erinnerungsvermögen und so weiter. Mhm. Und ich merke direkt, das kommt aber auch vielleicht durch das viele Alleinsein. Ja, das kann sein. Dass man manchmal etwas schmalspurig wird. Ja. Ich wünsche dir allzeit gute Fahrt, auf dass du noch lange rumfahren kannst, so wie du das gerne möchtest. Darf ich noch eins sagen, Julian? Ja. Also, ich höre fast jede Nacht die Sendung. Ja. Und es überrascht mich immer wieder, bis auf ein einziges Gebiet, mit welcher Weisheit und Klugheit du den Menschen begegnest. Bis auf ein Gebiet. Welches Gebiet ist das? Wenn jemand was Übernatürliches erzählt. Ja, da bin ich ein bisschen skeptisch, ne? Ja, dass die Türe aufgegangen sei. Oder neulich diese eine Frau, wo da jemand am Bett saß und die Hand gegeben hat, dann findest du das immer so gruselig. Ja, ich tue das aber auch nicht ganz radikal ab, weißt du auch, ne? Nein, also weiß ich schon. Mhm. Aber es hat auch mal ein Junge mit dir gesprochen und dem hast du kein Wort geglaubt. Kann sein. Ich habe hier laut geschrien, weil ich gedacht habe, weil ich so viele solche Dinge schon erlebt habe. Also Mais, ich wünsche dir alles Gute. Ich danke dir. Bleibe uns treu. Bis irgendwann mal. Bis irgendwann mal. Vielen Dank. Tschüss. Karl, 65 Jahre alt, begrüße ich jetzt. Hallo, schönen guten Morgen. Ja, schönen guten Morgen, Karl. Jetzt haben wir nicht mehr so megamäßig viel Zeit, aber egal. Wir haben uns noch. Ja, ich wollte auch nur so deine Meinung mal so hören. Ja. Ich bin also seit Oktober im Chat drin und so, und jetzt habe ich seit Ende Januar so eine kleine chinesische Studentin kennengelernt durch den Chat. Die lebt in China. Wie? Die lebt auch in China. Die lebt in China, studiert dort in Chengdu. Und dann habe ich immer gesagt, hör mal zu, ich bin 65, du bist 20. 20 erst? Ja, was soll das? Da sagt sie, Alter spielt keine Rolle, age nothing und so weiter. Mhm. Und jetzt haben wir, ich glaube, 3 Wochen lang hintereinander, sie hatte Semesterferien, haben wir gechattet. Ja. Jeden Nachmittag durch die Zeitverschiebung, 4-5 Stunden lang. Und über was unterhaltet ihr euch? Auch über alles Mögliche, wir haben auch Cybersex gemacht, also das auch hat schon sie mir vorgeschlagen, Und da habe ich ihr die deutschen Sachen erzählt und das ist Wahnsinn. Und gestern ich bin jetzt drauf gekommen, dich anzurufen. Mhm. Gestern war so ein Film in eurem Programm im dritten über Hongkong Affair, eine so Liebesgeschichte. Ja. Und das war sehr, und jetzt muss ich sagen, es hat mich ergriffen. Mir kamen die Kuletten, die Tränen, nicht? Und dann dachte ich, ich bin so richtig so ein oller Alter oder was, oder ich weiß es nicht. Hast du denn schon mal ein Foto von ihr gesehen? Eben nicht. Sie von mir schon, aber ich von ihr noch keins. Warum nicht? Aber ich weiß auch nicht, sie hat das noch nicht rübergeschickt. Sie hätte sich dann mal fragen können, meine Postadresse oder so, nicht? Bist du denn sicher, dass du es mit einer 20-jährigen Studentin zu tun hast? Das weiß doch, man ja doch nicht. Schon. Ja? Doch, das was was macht dich so sicher? Wie bitte? Was macht dich so sicher? Ja, ach so, ja, das weiß ich jetzt nicht. Beim Chatten ist das so eine Sache. Da manch einer verbirgt sich hinter Masken. Ja, und ich habe schon mal gefragt und so, wer das Studium finanziert, doch, das machen ihre Eltern und ich habe doch schon mal hinterfragt, doch. Und sie studiert chinesische traditionelle Medizin. Jetzt wolltest du von mir eine Meinung hören? Ja, ich wollte an sich so meine Meinung hören, ob das normal ist. Oder ob ich verknallt bin oder was. Wenn man so in dem Alter so eine junge Studentin, wobei ich immer denke, die hat das Leben vor sich. Also A, kann es sein, dass du verknallt bist. Ja. Und normal ist es sicherlich nicht. Richtig. Aber das ist auch völlig scheißegal, ob es normal ist. Egal. Ja, so auf dem Standpunkt würde ich stehen. Das sage ich mir auch und sie hat mich eingeladen, einmal hinzukommen und da möchte ich auch im August gerne hinfahren. Aber dann lass dir erstmal ein Foto von ihr schicken. Ja, da hast du recht. Ne? Oder vielleicht, ja, also ihr kommuniziert auf Englisch. Auf Englisch, ja. Vielleicht kann man ja auch mal telefonieren, dann rückt einem eine Person ja schon doch ein bisschen näher. Ja. Schlag das doch mal vor. Ja, wir haben schon, ich habe sie schon gehört, durch den Chat-Messenger, da habe ich sie schon singen hören. Ja. Wir haben auch schon miteinander gesprochen. Ah ja. Sie hat eine hervorragende Stimme und alles. Also ich finde das nicht verwerflich, es ist unnormal und wenn ihr beide euch da arrangiert, dann mach es halt. Und wenn du die Kohle hast, dann fahr nach China und sie besuch sie. Sie will doch nach 3 Jahren, wenn sie fertig ist mit dem Studium, hierher kommen und vielleicht die eine Praxis aufmachen und so. Ja. Aber mir ist das alles ein bisschen... Eins an dem anderen. Besuch sie erstmal und guck mal, was da gebacken ist. Wir müssen leider Schluss machen, Karl. Aber wir haben ja noch das Wichtigste beredet. Ja, das war schön. Alles Gute. Ich dir auch. Tschüss, Karl. Tschüss. In der Technik, diese Sendung hat mir sehr viel Spaß gemacht. Übrigens, in der Technik war Hans-Jürgen Wilde, durchgeknallte Alte, unser Thema heute Nacht. Morgen sind wir nicht im Fernsehen, nur im Radio. Und am Montag fällt diese Sendung gänzlich aus. Also ich sage entweder bis morgen im Radio oder bis Dienstag. Bye, bye. Ciao.